wenn die Bomben fallen. Raum heißt auf Flammen mehr. Keiner wird gelebt raus. In der Stadt ist dieses Wahr. Keiner wird gelebt raus. Ein Kind auf Dauer und Verdau. Keiner wird gelebt raus. Himmel wird im Massen klar. Keiner wird gelebt raus. Okay. Der kommt weiterhin, der kommt weiterhin.